Themen ins Deckchen, Leben gestalten, ERF. Der Gedankenanstoß. Ein Podcast von ERF Medien Österreich. Mit Peter Rettinger. In diesen Tagen jährt sich der Geburtstag von zwei berühmten Personen. Am 12. Februar 1809 wurde in England Charles Darwin geboren, der Vater der Evolutionstheorie. Und am selben Tag erblickte in einer Blockhütte in Kentucky der spätere Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, das Licht der Welt. Als sein besonderes Verdienst gilt die Abschaffung der Sklaverei in Amerika. Aber darüber hinaus war Lincoln eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die vielen Nachgeborenen zum Vorbild wurde, nicht zuletzt dem zurzeit amtierenden amerikanischen Präsidenten. Eine Erfahrung seines politischen Lebens formulierte Abraham Lincoln so: Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und Lincolns eigener Charakter wurde besonders deutlich erkennbar im Umgang mit seinen politischen Gegnern. Und man kann ruhig sagen, Feinden. Martin Luther King, der große amerikanische Freiheitskämpfer, er erzählte in einer seiner Predigten die folgende Episode. Als sich Lincoln um die Präsidentschaft bewarb, da war einer seiner erklärten Gegner Edward M. Stanton, ein Jurist und General der Unionstruppen. Stanton ließ nichts unversucht, um Lincoln in der Öffentlichkeit schlecht zu machen. Er spottete sogar öffentlich über Lincolns Äußeres und er beleidigte ihn bei jeder Gelegenheit. Als Lincoln trotz manchen Widerstands zum Präsidenten gewählt wurde und daran ging, sein Kabinett zu bilden, da bot er ausgerechnet seinem Erzfeind Stanton das Amt des Verteidigungsministers an. Lincolns Berater schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und warnten den Präsidenten. Wissen Sie, was er Ihnen alles nachgesagt hat? Er ist Ihr Feind. Er wird versuchen, die Verwirklichung Ihrer Pläne zu verhindern. Haben Sie das alles auch wirklich gründlich überlegt? Darauf antwortete Lincoln: Ja, ich kenne Stanton. Ich weiß auch, was er alles von mir behauptet hat. Aber ich habe mich gründlich umgesehen und glaube, dass er der beste Mann für dieses Amt ist. Als einige Jahre später Abraham Lincoln, getroffen von der Pistolenkugel eines Attentäters, starb, sagte Edward Stanton am Grab: Nun ist er in der Ewigkeit. Und er klagte: Hier liegt der vollkommenste Regent begraben, den die Welt je gesehen hat. Da war ein Wunder geschehen. Nicht nur ein politisches, aus Feinden waren Freunde geworden. Abraham Lincoln hat es möglich gemacht. Seine Taktik unter Anführungszeichen beschrieb er selbst so: Vernichte ich meine Feinde nicht auch dadurch, dass ich sie mir zu Freunden mache? Wie man Feinde vernichtet. Von Abraham Lincoln ist es zu lernen. Vernichte ich meine Feinde nicht auch dadurch, dass ich sie mir zu Freunden mache? Wie schon erwähnt, Martin Luther King hat diese Episode aus Lincolns Leben in einer Predigt aufgegriffen. Sein Predigttext, die bekannten Worte aus der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Luther King interpretierte diesen Text unter anderem mit den Worten: Schließlich aber stellt die Liebe die einzige Kraft dar, die Feinde in Freunde verwandeln kann. Wir befreien uns nie von einem Feind, wenn wir Hass mit Hass vergelten. Wir entledigen uns seiner nur, wenn wir uns von der Feindseligkeit freimachen. Liebe verwandelt mit erlösender Gewalt. In diesem Geist konnte Abraham Lincoln anlässlich seiner zweiten Vereidigung als Präsident und nach Jahren des Bürgerkriegs versprechen, Groll gegen niemanden und Nächstenliebe gegen alle walten zu lassen. In diesen Tagen wird viel über Charles Darwin gesprochen und geschrieben werden. Wie Abraham Lincoln wurde er, wie erwähnt, am 12. Februar 1809 geboren. Wer von den beiden der Nachwelt mit seinem Leben und Wirken mehr geschenkt hat, das möge jedermann selbst beurteilen. Ich erlaube mir aber die Frage, wenn wir 100-mal das Geheimnis unserer biologischen Herkunft gelüftet hätten? Was wäre unsere Welt und unser Leben ohne die erlösende Gewalt der Liebe? Sie hörten den Gedankenanstoß mit Peter Rettinger. Besuchen Sie ERF Medien Österreich auch im Internet unter www.erf.at.